Schauen beim Tanz entzückt. Der Tom, der macht sie ganz verrückt. Und jede, die ins Auge blickt, die ruft ihm freudig zu. Im Gasthaus zur Laterne, beim Poggeli, Poggeli, da, du, du, da tanzt der Tom so gerne, den Poggeli, da, du, du. Seemannsbraut, Seemannsbraut, komm, mein Mädchen, komm. Seemannsbraut, Seemannsbraut, heute ruft dich der Tom. Das kann nur an der Leitung liegen, wenn wir keine Stimmung kriegen, das wär einmal leer. Drum muss der Tom jetzt her in das Haus zur Laterne, beim Poggeli, Poggeli, da. Da tanzt der Tom so gerne, den Poggeli, da, du, du. Er ist so froh und heiter, mein Poggeli, Poggeli, da, du, du. Und tanzt ihn wie kein Zweiter, den Poggeli, da, du, du. Die Mädchen schauen beim Tanz entzückt. Der Tom, der macht sie ganz verrückt. Und jede, die ins Auge blickt, die ruft ihm freudig zu. Poggeli, Poggeli, da, du, du, da tanzt.